Yo, yo, yo, Sachsen, Anhalt, represent. Hier kommt der Mann mit dem Masterplan, Kriminaloberrat, immer am Start. Martin Zinker, Mike, du weißt Bescheid. Ich bin der Martin, Martin, my love. Im Auftrag unterwegs, undercover durch die Nacht. Ich bin der Martin, Martin, my love. Hab das Ziel im Blick und halte alles unter Dach. Ich steh im Dunkeln, doch ich seh, was du machst. Jede Demo, jedes Konzert, ich hab's erfasst. Ich schreib Berichte, ich notier, was du tust. Bin überall am Start, egal ob Kunst oder Blues. Ich war dabei, als dein Laden dicht macht. Telefon gekappt, schon vor Mitternacht. Datensätze nahm fein, säuberlich sortiert. In den Akten vermerkt, alles dokumentiert. Schau dich um, ich bin der Schatten an der Wand. Immer ein Schritt voraus, immer scharf wie eine Klinge, Mann. Ich bin der Martin, Martin, my love. Im Auftrag unterwegs, undercover durch die Nacht. Ich bin der Martin, Martin, my love. Hab das Ziel im Blick und halte alles unter Dach. Doch privat, ja, da lebe ich ganz frei. Mit nem Van auf Tour, immer mit dabei. Nennt mich Journalist, ja, ich mach ein Mark. Van-Lifestyle, doch die Story ist ne Plag. Falsche Bio, falsche Worte, doch ich bin nicht dumm. Camper by day, Spion in der Nacht, das ist mein Trick, boom. Ich täusche, ich tarne, ich spiele mein Spiel. Glaubst du mir nicht, dann frag mal mein Ziel. Schau dich um, ich bin der Schatten an der Wand. Immer ein Schritt voraus, immer scharf wie eine Klinge, Mann. Ich bin der Martin, Martin, my love. Im Auftrag unterwegs, undercover durch die Nacht. Ich bin der Martin, Martin, my love. Hab das Ziel im Blick und halte alles unter Dach. Big Brother Modus, überall bin ich da. Ob Club, ob TA, Top Indie oder Ska. Du kannst rennen, du kannst schreien, doch du kommst nicht raus. Ich bin das System und du bleibst nur Applaus. Yo, das war Martin Zink, der Name ist Gesetz. Sachsen-Anhalt, ich bin hier, keine Flucht, kein Versteck. Ich seh euch alle, ja, und ich bin dabei. Martin, my love, baby, das Spiel ist vorbei.